Hallo, das ist hier der A-Play Def Random oder A-Play Def Random, wie man es halt will, Podcast. Und das ist jetzt hier unsere erste Sitzung. Also erwartet das Beste von dem, was passieren könnte. Es wird bestimmt nichts Gravierendes schieflaufen. Danke. Und wir beginnen erstmal mit einer Vorstellung für die Leute, die jetzt hier gerade sitzen. So, einmal sitze ich hier, Sanderio oder Alex. Ich bin 20 Jahre alt oder jung, 20 Jahre jung, nehmen wir es mal. Und ich beschäftige mich hauptsächlich mit Programmieren. Meine aktuelle Programmiersprache, die ich ganz gut und nett finde und wo ich eigentlich alles drin mache, ist Go. Damit beschäftige ich mich sehr viel. Ich mache auch so ein bisschen im Mikrocontroller-Bereich und Hardware, Elektronik fange ich jetzt ein bisschen an, in den Bereich auch zu gehen. Aber ich bin mehr so im Software-Bereich. Wer ich jetzt hier noch sitzen habe, das ist mein Tontechniker, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Das ist Tauli. Hallo. Möchtest du dich auch mal vorstellen? Ja, wenn ich nicht zufällig inkompetenter Tontechniker bin, bin ich Haskell-Programmierer, FreeBSD, Sys-Admin, Elektronik-Dilettant, Mikrocontroller-Verwurster, Schriftführer hier im Space, ganz hochoffizielle Position und alles, was sonst noch so irgendwie anfällt. Und dann haben wir jetzt hier noch als Gast dabei sitzen, Duckman oder auch Grabby genannt. Möchtest du dich auch mal vorstellen? Ja, also ich bin sozusagen der zweite Alex in der Runde hier im Moment. Das sorgt für Verwirrung, das ist aber okay. Ich mache im Allgemeinen Werkstattkram, ich mache Dinge. Am liebsten aus Metall, manchmal schlage ich mich auch mit Baumleichen herum, auch wenn ich das für moralisch falsch halte. Und ich wollte dieses Podcasten auch mal ausprobieren. Gucken wir mal, was wird. Ja, dazu sehr noch zu sagen, es wurde öfter mal der Space erwähnt. Das ist der Hackerspace Bielefeld, wo wir auch die Aufnahme machen. Wo auch ein Teil unserer Themen wird auch über den Hackerspace Bielefeld dann halt gehen. Und wenn jetzt keinem mehr von euch noch was einfällt dazu, dann würde ich weitergehen zum nächsten Thema. Gerne. Okay, also jetzt erstmal, was wir an Nachrichten jetzt mal so rausgesucht haben. Einmal die Ladensöffnungszeiten im Internet. Dazu wollte Tauli was sagen. Ja, ich finde das so eine großartige Idee, dass es klingt irgendwie so im ersten Moment so surreal, so nach total Internet-Nichtversteher, dass viele Internet-Nachrichtenseiten getitelt haben, da möchten jetzt irgendwelche Politiker Ladenöffnungszeiten im Internet einführen. Was dahinter steht, ist einfach der Versuch, ein paar Versender so ein bisschen einzufangen, weil bei vielen von den Sklaventreibern arbeiten die Leute halt mittlerweile wirklich durch. Wenn dann dass große Versandhäuser schreiben, ja, wir haben gerade übrigens am Sonntagnachmittag ihr Paket verschickt, damit das aufgrund der Premium-Bestellung dann am Montagmorgen schon da ist, dann sitzt da wirklich irgendwo ein armer Mensch, der keinen vernünftigen Job gefunden hat und muss da am Sonntagabend Pakete packen. Versucht man momentan irgendwie gesetzlich einzufangen, dass das nicht unbedingt sein muss. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es nicht darum, dass irgendwie der Webstore oder die Webpräsenz am Sonntag geschlossen sein muss. Also, richtig. Dass ich am Sonntag dann nicht auf Anbietern wie Amazon oder eBay dann nicht bestellen kann, sondern es geht darum, dass die Bearbeitung der Bestellung, also der eigentliche Versand der Bestellung, nicht am Sonntag erfolgen darf. Es geht hier im Endeffekt um Arbeitnehmerschutz. Ja, okay, das. Hast du sonst noch was dazu zu sagen, zu dem Thema? Nein. Ja, na gut. Dann jetzt zum nächsten Thema. Das habe ich gerade noch gesehen. Das fand ich ganz interessant. Das ist der OneShield. Das ist ein Shield für den Arduino. Und das Interessante an dem Ding ist halt, es gibt aber 1000 Millionen Shields für so ein Arduino. Da kann man sich ja wirklich doof und dämlich kaufen. Aber dieser Shield, ich habe ihn nicht selber ausprobiert. Muss ich gucken, vielleicht bestelle ich mir auch und dann kann ich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber er klingt schon mal ganz interessant, denn was der macht, ist, er hat selber keinerlei Sensorik oder Akturen auf dem Shield an sich, sondern er nutzt die Er nutzt eine Bluetooth-LE-Verbindung, Bluetooth Low Power oder Low Energy, um sich mit dem Smartphone zu verbinden und nutzt dort eine App auf dem Gerät, um einmal die komplette Sensorik des Smartphones zu nutzen, als auch Aktoren auf dem Smartphone. Das heißt, man könnte so Sachen machen wie, man liest mit dem Smartphone den RFID-Tag aus. Dieser wird dann auf den Arduino übertragen, der den verarbeitet und dem Smartphone sagt, mach die Taschenlampe an oder sowas. Das ist zwar nicht für den praktischen Einsatzzweck wirklich verwendbar, aber es ist schön für Kinder, weil man muss nicht 35.000 Sensoren kaufen. Die Frage ist halt nur, wie gut funktioniert das? Was dieser Shield noch kann, ist, er kann auf dem Handy virtuelle Buttons haben, also einfach nur einen Knopf auf dem Display, den man drücken kann. Verwendbar ist er mit iOS 9 aufwärts und Android 4.3 aufwärts. Hat eine Reichweite von laut Hersteller 10 Metern und soll bei dem einzigen Verkäufer in Deutschland, den ich gefunden habe, 55,31 Euro kosten. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob Versand dabei war. Das ist ein anderer Punkt. So. 55 Euro. Ja. Kommt mir im ersten Moment ein bisschen happig vor. Ich wollte gerade sagen, das klingt ja eigentlich ganz interessant, wenn ich über Bluetooth irgendwie so Kleinigkeiten steuern möchte, dass ich das dann übers Handy machen kann, mir das selber bauen kann. Wenn ich das richtig gesehen habe, kannst du den auch selber bauen, weil das ist, glaube ich, Open Hardware. Ah, okay. Ganz anderer Aspekt. Wer hat nicht irgendwo ein 3 Jahre altes Smartphone zu Hause in irgendeiner Schublade rumliegen, das da einfach nur vor sich hin fermentiert? Okay. Da kann man ganz schön viel mitmachen. Ja, mit so einem Sensor dann, das geht bestimmt. Gar nicht mal der Sensor, mehr so die Kommunikationsfunktion. If thing happens, then call number und so ein Kram. Das klingt so ein bisschen wie if else then. Das war der verzweifelte Versuch, sowas hinzukriegen, ja. Das gibt's auch schon als Anbieter, da brauchst du nicht direkt ein Arduino für. Na, guck. Also ifttt.com, glaube ich, heißt die Seite, aber ich bin mir nicht sicher. So, ja, wollen wir zum nächsten Thema übergehen? Space-interne Geschichten. Wir sind momentan hier im Hackerspace am Renovieren. Wir haben erstmal den Putz von der Wand geschlagen. So ein schöner Kalkputz, wenn ich mich nicht täusche, war das. Und durften feststellen, wer hier auch immer vorher verputzt hat, hat über eine Tapete drüber verputzt. Also so gut 95% des Putzes, der an der Wände klebte, ist uns entgegengekommen. Ja, wir sind jetzt momentan dabei, wieder langsam das Ganze wieder ein bisschen herzustellen. Wir haben jetzt schon die Wände wieder verputzt sind sie jetzt. Jetzt müssen halt noch ein paar Löcher mit Gips aufgefüllt werden und dann könnten wir in der Theorie, wenn mich nicht ganz täusche, auch mit dem Streichen anfangen. Also wenn wirklich Leute wieder mitmachen, dann sind wir wahrscheinlich in 2 Wochen oder sowas fertig und dann ist der Hackerspace Bielefeld auch wieder für Besucher offen, was er momentan nicht ist. Ja, also sagen wir mal so, wir raten nicht gerade dazu, uns in diesem Moment zu besuchen. Weil was wir halt renovieren, ist ja eigentlich unser Kneipenraum, der Hauptraum, wo normalerweise Polstermöbel stehen, wo wir normalerweise verweilen. Ja. Und Werkstatt und Küche, unsere wunderbare Küche, in der wir gerade diesen Podcast aufnehmen, deswegen wahrscheinlich die Audioqualität auch gerade so richtig gut. Teile von der Büroecke sind ja weiterhin zugänglich. Es findet auch nach wie vor ein bisschen eingeschränkt hier in den Räumen ein Vereinsleben abseits der Renovierungsarbeiten statt. Aber für Besucher ist es halt momentan ein bisschen ungünstig. Ja, das. Mehr können wir dazu eigentlich bisher auch nicht sagen, weil mehr haben wir noch nicht gemacht. Was wir jetzt dann halt noch angehen müssen, ist halt Wände streichen, Decke streichen. Ja, erstmal vernünftig noch so mit ein bisschen Feinputz irgendwie glatt ziehen oder sowas. Ja, und dann dürfen sich hier noch gewisse Leute mit der Elektronik um Ohren schlagen. Elektrik. Ja. Ja. Auch Elektronik, Apollo. Mhm. Ja. Stimmt, anderes Projekt. Das, für die es nicht wissen, Apollo ist eine, das ist eine Steuerung für den Space, die wir gebaut haben, ist noch nicht angeschlossen und noch nicht aktiv, die über ein sogenanntes Protokoll namens MQTT, wer darüber genaueres wissen will, kann das gerne bei beliebiger Suchmaschine eingeben, ist ein Arduino, der wird darüber angesprochen, über das Netzwerk und schaltet dann, ich meine, das sind normale Sicherungen, die aktiv ansteuerbar sind. Ich weiß jetzt nicht, was es genau ist, es ist einfach auf jeden Fall Schalter, die auch für mich zumindest für den Laien aussehen wie eine Sicherung. Schalten die dann halt. Das heißt, wir können fast den kompletten Space dann wahrscheinlich auch über das Netzwerk steuern. In der Theorie. Wie weit wir das dann in der Praxis umsetzen, das müssen wir dann mal gucken. Es gibt auch Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt übers Netzwerk schalten möchte. Ja, das macht bestimmt an manchen Ecken Sinn. Wir machen dann mal irgendwie, wir bilden Arbeitskreis Technologiefolgenabschätzung und dann... Ja, dann braucht man ein 200-seitiges Papier darüber. Genau. Und das geht dann in den Vorstand, der muss das dann evaluieren, ob das Sinn macht. Also als Vorstandsmitglied fasse ich jetzt einfach mal schon in die Zukunft greifend dieses Papier zusammen. Wir werden alle sterben. Ja. Ja, sterben tun wir sowieso. Ja, das war es dann auch zu der Renovierung. Und jetzt haben wir noch eine Spende für unsere Werkstatt zu vermelden. Ja, unser lieber Odin, ein Nick, kein klarer Name, hat uns aus seiner Garage ein paar, sagen wir mal, Reste gebracht, die jemand da gelagert hatte und nie abgeholt hatte. Sah erstmal nicht nach viel aus. Es war eine Kiste mit viel Rost. Aber wenn man dann darin gewühlt und gegraben und ein bisschen gedrahtbürstet hat, dann kamen da Werkzeuge zum Vorschein. Das war ja wunderschön. Ein Mikrometer, alte Blowlamp, wie auch immer das Ding auf Deutsch heißt. Glutlampe. Eben nicht Gas. Ah, okay. Benzin, Kerosin. Ich muss noch mit Treibstoffen rumprobieren an dem Ding, nachdem ich die Dichtung erneuert habe, bis ich weiß, mit welchem das Ding ordentlich läuft, ohne zu explodieren. Ja, könntest du vielleicht erst rausfinden, mit welchem es nicht explodiert. Fräser. Ich werde es versuchen. Ich bin bei der Feuerwehr. Alles gut. Ja. Gewindeschneider, Fräser, Bohrer. Unter anderem ein 2x110 mm Bohrer, also 2 mm Durchschnitt, 110 mm Länge. Wenn man das alles neu kaufen würde, was in dieser Kiste war, wäre man mit nicht weniger als 2.500 Euro dabei. Ja, da sind wir auch wirklich froh, dass wir diese Spende gekriegt haben. Es ist natürlich jedem offen gestellt, auch etwas zu spenden für unsere Werkstatt. Aus lagertechnischen Gründen kann es natürlich auch sein, dass wir solche Sachen dann entweder, wenn sie wirklich nur noch so ein Haufen Rost sind, so direkt Richtung Schrottentwertung oder Wertstoffwiedergewinnung zuführen. Oder wenn wir es nicht brauchen, dann werden wir es über gewisse Plattformen zu Geld machen dann halt. Das haben wir, glaube ich, auch schon gemacht, solche Sachen dann über eBay verkauft. Ja, wir müssen dann mal gucken, wie das mit Vereinsfu und was wir da wirklich finanziell machen dürfen. Ja, das ist Vereinsrecht ist schön kompliziert. Wir gucken mal. Ja. Wir wären auf jeden Fall für Spenden dankbar. Wenn ihr noch einen kennt oder einen kennt, der von einem gehört hat, der weiß, dass irgendwo noch Maschinenwerkzeuge stehen, die einen neuen Eigentümer suchen, gerne zum günstigen Preis oder gegen Spendenbescheinigung. So eine kleine Drehbank oder eine Fräse für den Hausgebrauch, das fänden wir prinzipiell toll. Ja, das war dann auch, ja, das würde ich sagen, ist so alles, was man zu dem Thema wirklich sagen kann. Und Tauli wollte noch was zu dem BBC Micro sagen. Der BBC Micro Bit. Der BBC Micro Bit ist ein Mikrocontroller, der als kinderanfängerfreundlich beworben wird. Mit dem beschäftige ich mich im Moment so ein bisschen, weil ich nach einsteigerfreundlichem Mikrocontroller-Kram suche, um auch mal ein bisschen was kursmäßig anzubieten, ein bisschen Aktivitäten anzubieten. Ist von daher relativ interessant, weil das Gerät auf einer, also der Mikrocontroller kommt halt nicht als blanker Chip, sondern auf einer fertigen Platine, bringt 5x5 LEDs in so einem kleinen Raster mit, schon sofort zwei Tasten und ich glaube einen Beschleunigungssensor und einen... ich glaube ein Kompass war auch drin. Kompass ist drin und Bluetooth. Ja, Bluetooth. Und du hast ja noch die Möglichkeit, nach unten hin hast du auch noch ganz normale Pins. Genau, der hat unten so eine Anschlussleiste für Pins, irgendwie so 4 oder 5 relativ grobe, große Pins, wo man auch so Crude-Klemmen anschließen kann und dann auch eine Menge kleinerer Pins, da gibt es dann auch irgendwie einen Sockel, den man reinstellen kann. Da muss ich nochmal gucken, ob das ein Standard ist oder ob man da jetzt diese speziellen BBC Micro-Bit-Sockel benutzen muss. Aber das Ding sieht von der Technologie schon mal relativ vielversprechend aus. Ich finde den Preis von 20 Euro ein bisschen happig, ist bei einigen Kindern nicht so im Taschengeldbudget mit drin. Möchte ich ganz gerne eigentlich noch irgendwas finden, was ein bisschen preisgünstiger ist. Wo ich aber momentan vor allen Dingen dran bin, ist, wenn man auf der Webseite von dem BBC Microbit guckt, dann wird man erstmal dazu gedrängt, das Ding über irgendwelche Webseiten-Interfaces zu programmieren, was mir persönlich ziemlich stinkt. Ich finde das immer, gerade wenn man Produkte für Kinder anbieten möchte, schwierig, wenn man denen sagt, ja, du musst das jetzt aber alles hier über diesen Webservice machen und wenn du mal kein Internet hast oder der Anbieter sich überlegt, dass er gerne die nächste Variante von seinem Produkt verkaufen möchte, dann kannst du das Teil wegwerfen und musst dir halt was Neues kaufen. Es gibt aber dadurch, dass das Microbit einigermaßen offen ist, auch Möglichkeiten, sich eine komplette Compiler-Toolchain lokal zu installieren. Stichwort, wonach man da im Internet suchen sollte, ist Jotta, Y-O-T-T-A. Das ist so ein Python-Tool, was einem dabei unterstützt, da entsprechend die Programme, die man schreibt, dann auch in Binary zu überführen. Und was ich dann wieder sehr, sehr komfortabel finde, ist, man kann die Platine, auf der dieser Mikrocontroller sitzt, einfach über USB anschließen. Das Ding, also jeder normale Rechner erkennt das sofort als Massenspeicherlaufwerk und dann zieht man sein fertig kompiliertes Programm da einfach per Drag-and-Drop auf dieses USB-Laufwerk. Was natürlich eine Ecke komfortabler ist wie bei einem Arduino, wo du teilweise, wenn du den falschen Nachbau erwischt oder dein Rechner mal gerade zicken macht, du es nicht vernünftig hinkriegst, über den COM-Port dieses Ding zu programmieren. Genau. Was an der Stelle das Ganze natürlich wirklich erleichtert. Und es funktioniert halt wirklich auch plattformübergreifend. Also gerade bei den billigen Arduino Nanos, die wesentlich günstiger sind, die kriegt man aus China irgendwie so für 2 Euro, da ist auf der CH340-Chip drauf, um diese Kommunikation über USB sicherzustellen. Und das können Mac und Windows nicht ohne Treiberinstallation. Ja, das durfte ich dann in der Schule auch erfahren, weil unser Lehrer hat wirklich welche mit diesem genannten USB-Chip CH340. Ja, und es war wirklich ein Problem. Ich, der Einzige in der Klasse, der ein Linux-System nutzt, eingesteckt und es funktionierte einwandfrei, bis sich dann irgendwas anderes meinte, nein, du programmierst jetzt nicht mehr, aber das ist noch ein Problem, das ist ein anderes Problem, das ist bei mir lokal. Aber wirklich der größte Teil der Klasse hatte massive Probleme damit, diese Arduinos zum Laufen zu kriegen. Wir hatten sogar bei einem das Problem, dass Windows zwar diesen Treiber mehrmals installiert hatte, die Dateien lagen wirklich alle auf dem Dateisystem. Man konnte sie finden, aber aus irgendeinem Grund wollte er es immer noch nicht. Ich habe dann mal meinen wirklich original Arduino mitgebracht mit dem vernünftigen Wanderchip da drauf. Der funktionierte Plug and Play. Also dazu ja, die original Arduinos, die funktionieren vom Fleck weg besser. Ist aber auch wieder eine Preisfrage. Ja. Und es gibt auch auf AliExpress Arduinos mit einem FTDI-Chip und die sollen deutlich pflegeleichter sein. Habe ich persönlich noch nicht ausprobieren können. Ich warte momentan noch auf meinen. Aber das kann ich dann vielleicht mal irgendwie in ein paar Wochen erzählen. Wer sich jetzt momentan so ein bisschen mokiert, weil wir reden hier über Preisbereiche, die für viele Technikenthusiasten nicht so das große Thema darstellen. Ich persönlich habe gar keine Schmerzen damit, ob ich jetzt für ein Arduino 5 oder 10 oder 15 Euro bezahle. Ich weiß aber selber, wie das bei mir war, als ich noch Kind war und so Taschengeld knapp. Und ich weiß es halt auch von einigen Familien, wo das Geld ein bisschen knapp ist. Wenn ich einen Elektronik- oder Mikrocontroller-Set anbiete zum Lernen und der Preis vom Komplettset unterscheidet sich dann irgendwie, ja, ich kann das entweder anbieten für irgendwie 10 Euro oder für 30 Euro, dann ist das teilweise schon ein Unterschied, ob es gekauft wird oder nicht. Und man muss sich, also ich habe momentan Fokus darauf, ich möchte halt gerne Sets und Material für Jugendliche und Kinder anbieten und man muss sich einfach auch vor Augen führen, dass es Eltern gibt, die gerade, wenn es so um Technikkram geht, nicht so unterstützend sind, wie man das gerne hätte. Ja. Sonst noch? Hast du sonst noch was zu sagen? Sonst können wir zum nächsten Thema übergehen. Nö, also ansonsten, also der BBC Microbit sieht ansonsten erstmal relativ positiv aus von meinem die Bauqualität Zitat. Und sowas, das sieht auch. Bauqualität von der Platine ist sehr gut. Das Einzige, wo es mir halt im Moment darum geht, ist, ich versuche momentan eine bessere Dokumentation dafür zu erstellen, wie man sich die ganzen Offline-Tools installiert. Es gibt nicht nur C, also man kann sich nur mit C programmieren, C geht natürlich auch. Es geht auch über Python. Ein Rust-Compiler ist in Entwicklung, soweit ich das gesehen habe. Wobei diese ganze Rust auf Mikrocontroller-Sache, das sehe ich so in der Peripherie, auch für Atmels immer mal wieder, da passiert irgendwie nicht so viel, wie ich mir das gerne wünschen würde. Und wer sich für ein BBC Microbit installiert, es gibt auch eine deutsche Version, die nennt sich, glaube ich, Calliope, wenn ich das richtig ausspreche. Die sind natürlich wieder so ein ganz kleines bisschen inkompatibel, also das ist nicht so hundertprozentig genau dasselbe. Unterscheiden sich vor allen Dingen darin, dass die Anschlüsse ein bisschen grober sind und ein bisschen weiter auseinander liegen, weil die behaupten, dass Kinder das mit diesen dicht beieinander liegenden Anschlüssen vom BBC Microbit nicht so gut hinkriegen. Und wie sieht das aus, wenn man den jetzt über diese externen Ports, diese Pinleiste ansteuert? Wie gut ist denn die eigentlich abgesichert? Weil das ist ja ein Produkt für Kinder, jeder macht mal Fehler. Wenn man da jetzt auf den falschen Pin irgendwie die 5 Volt drauflegt, kann man den dann direkt wegschmeißen oder ist der dagegen gesichert? Nein, also es ist nicht so, dass man, wenn man so irgendwo einen Kurzschluss verursacht oder sowas, dass der dann sofort defekt ist. Kritisch wird es, denke ich mal, eher, wenn man anfängt, mit höheren Spannungen als den 5 Volt zu arbeiten. Okay. Große, richtig elaborierte Überspannungsschutzmechanismen oder so, die habe ich auf der Platine nicht finden können, aber ich sag mal so 5 Volt, das kann der, denke ich mal, an den meisten Eingängen auch ab. Ja, na gut. Also wer 230 Volt Netzspannung auf einen Mikrocontroller legt, der sollte sich nochmal überlegen, ob er das Thema wirklich vernünftig verstanden hat. Ja. Also ich muss sagen, aus der Dokumentation von dem Ding, die ich mir mal durchgelesen habe, geht im Prinzip hervor, man kann im Betrieb jeden beliebigen Pin dieser Platine mit jedem beliebigen anderen Pin verbinden, ja, und maximal hängt sich das Ding auf. Genau. Das klingt ja schon mal, ich behaupte einfach mal, relativ idiotensicher. Das war da auch ein Reset. Challenge accepted. Ja, na gut. Ja, dann gehen wir jetzt mal über zu den Buchtipps. Einmal haben wir da die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson. Genau. Das sind Science-Fiction-Bücher aus der Mitte, grammatikalisch korrekt, der 90er. Ein amerikanischer Autor namens Kim Stanley Robinson, der so ein bisschen Alt-Hippie ist, das merkt man den Büchern teilweise auch an, hat etwas geschrieben, drei Bücher, die oberflächlich so aussehen wie reine harte Science-Fiction, sehr harte Science-Fiction, da wird nichts angenommen, was physikalisch unmöglich ist oder ähnliches. Wenn man sich da aber ein bisschen mehr reinliest, dann ist das mehr so eine Art, ja, eine Art Geschichtsbuch oder Doku über die Zukunft. Da wird über diese drei Bücher, die ungefähr 350 Jahre umfassen, vom Zeitpunkt der Landung der ersten Kolonisten auf dem Mars bis zur Entwicklung einer von der Erde nicht mehr abhängigen Gesellschaft mit eigenem politischen System und so weiter und so fort, wird das im Prinzip durchgegangen. Das ist deswegen natürlich also sehr nordkompatibel. Also so eine Art Gedankenexperiment. Ja, Gedankenexperiment ist gut. Das einzige Plot-Device, was heutzutage noch nicht so möglich ist, also wo nicht nur die Finanzen dagegen stehen, wobei Elon Musk, ist, dass eine Möglichkeit entwickelt, das menschliche Leben auf undefinierte Zeit, allerdings mit einigen Nebenwirkungen, zu verlängern, sodass halt die Hauptakteure des ersten Buches auch am Ende des dritten noch ein bisschen was zu sagen haben. Ja. Auch wenn gilt, anyone can die, von den ersten 100 Kolonisten sind am Ende noch irgendwas bei 8 übrig. Ja. Sehr interessant geschrieben. Sehr viele Blickwinkel, die alle ihre eigenen Aspekte haben. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen dafür. Gerade die ersten 100 Seiten leiden so ein bisschen unter dem Herr-der-Ringe-Syndrom. Da ist der Anfang ja auch so ein bisschen, hä? Aber ja, da werden Nerds und Hörer dieses Podcasts nicht nur Rollen wiederfinden, mit denen sie sich identifizieren, sondern auch Rollen, die sie so richtig gepflegt hassen können. Ja, das... Absolute Empfehlung. Das klingt schon mal nach etwas sehr Interessantem. Vielleicht werde ich es mir auch mal durchlesen, wenn ich die Zeit dazu finde. Den anderen Buchtipp, das war jetzt ja mehr so die... so das etwas normalere Buch, das man so liest, wenn man so zu Freizeitbeschäftigung, nenne ich das jetzt mal. Unterhaltungsliteratur. Ja, Unterhaltungsliteratur. Danke für das Wort nebenbei. Das andere Buch, was ich hier noch habe, das ist eher so in die Kategorie Fachbücher einzusortieren. Das ist nämlich FreeBSD Mastery und zwar ZFS. Genau. Ja. Großartiges Buch. Relativ dünn für ein Fachbuch. Der Michael Lucas, seines Zeichens Unix-BSD-Buchautor, macht auch Science-Fiction und Kriminalromane. Teilweise auch mal Kriminalromane, die auf einer BSD-Konferenz spielen. Aber ich finde die Fachbücher, die er schreibt, sehr, sehr angenehm zu lesen. Sehr, sehr praxisrelevant. Man merkt, dass er wirklich diesen Beruf ausgeübt hat und da zumindest über viele Jahre täglich auch praktisch mit der Thematik zu tun hat, weil man halt nicht einfach nur Informationen vorgesetzt bekommt, sondern wirklich sehr, sehr praxisrelevante Sachen, sehr gut ausgewählt. Und bei ZFS geht es halt, wer das nicht weiß, um das Dateisystem ZFS, gibt es mittlerweile auch unter Linux, hat seinen Ursprung eigentlich auf Solaris, also die Unix-Variante von dem zu früh verschiedenen Sun Microsystems und hat OpenZFS, hat seine Heimat im Moment eigentlich mehr so auf den BSD-Unixen. Die Linuxer sind da ja so ein bisschen auch dabei, die möchten gerne auch andere Dateisysteme haben, die aus der Linux-Community kommen, die genauso mächtig sind. ButterFS ist da, glaube ich, das passende Stichwort an der Sache. Zum Beispiel. Weiß ich nicht gut genug drüber, um da jetzt... Es kann zumindest sowas wie Festplattenpools machen. Ja. Das geht ja, genau. Damit auch. Und was an ZFS interessant ist, weswegen man sich damit beschäftigen sollte, wenn man Admin ist, ist, dass es halt sowohl Volume Manager als auch Dateisystem ist und halt die Informationen aus diesen beiden Welten nimmt, um die Daten, die auf den Massenspeichern liegen, optimal verwalten zu können. So Sachen wie, wenn ich einen RAID neu bilden muss, dann muss ich das nicht für die komplette Festplatte machen, sondern nur für die Bereiche, wo wirklich Dateien liegen, weil ZFS zum einen weiß, wie das RAID-Layout ist, zum anderen weiß ZFS, wo wirklich Daten liegen. Und ZFS war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, separate Volume Manager, Hardware RAID Controller, das macht heutzutage alles keinen Sinn mehr. Das mache ich mittlerweile alles über ZFS. Ich betreibe ein paar wenige FreeBSD-Server. Und also FreeBSD Mastery ZFS von Michael Lucas, das einzige Buch, was ich kenne, was wirklich diese Nische abdeckt. Und glücklicherweise nicht nur das einzige Buch, sondern auch ein sehr, sehr gutes. Okay. Das klingt auch nach einem sehr interessanten Fachbuch. Auch aufgrund der Tatsache, dass es halt wirklich... auch so einen praktischen Aspekt abdeckt und nicht nur einfach nur so trockene Fachliteratur ist über das Thema dann halt, dass du da auch anwendungsspezifische Sachen dann drin hast. Es klingt auch nach einem wirklich interessanten Buch für alle, die sich das über das Thema ZFS weiter beschäftigen möchten oder tiefere Informationen darin haben möchten. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres ersten Podcasts angekommen. Ich möchte hier an der Stelle jetzt nochmal auf unserer Webseite, das ist hackerspace-bielefeld.de, hinweisen. Sowie wir haben auch seit, ich glaube, knapp einem Monat oder etwas länger Merchandising. Hackerspace Bielefeld Tassen. Das Logo auf, oder besser gesagt, das Bild auf den Tassen, das wurde auch von Tauli gemacht. Ja, ich bin in Personalunion auch Designer. Das ist ja ein Multitalent. Der macht hier fast alles. So schlimm ist es nicht, aber ich habe irgendwie meine Finger in sehr vielen Töpfen hier im Moment drin. Das ist leider so. Für all die so eine Tasse vielleicht haben wollen, die könnt ihr kriegen unter ponymerch.com/product/Kategorie/Hackerspace Bielefeld. Wir werden das bestimmt auch noch in irgendeiner Beschreibung, wenn es was auf den Plattformen dann gibt, wo wir den veröffentlichen, auch verlinken. So wie ich auch nochmal darauf hinweisen möchte, wir sind ein Hackerspace. Wir haben nicht so die großen Mittel. Wir würden uns immer über eine Spende freuen. Spenden könnt ihr auf verschiedenen Wegen. Ich weiß, es geht über Bitcoin unter anderem und auch Sachspenden, Geldspenden oder es gibt auch ein Spendenkonto, wenn ihr das wollt. Zudem können wir auch noch Dogecoins und Litecoins annehmen. Ja. Diese Informationen darüber findet ihr auf hackerspace-bielefeld.de/spenden. Und zudem haben wir noch ein E-Mail-Postfach eingerichtet, an das ihr Fragen und Anregungen für den nächsten Podcast oder darauffolgende Podcaste, natürlich die Fragen auf den jetzigen Podcast bezogen, für den nächsten Podcast Fragen zu stellen, macht nicht ganz so viel Sinn. Das ist podcast@hackerspace-bielefeld.de. Da könnt ihr die Fragen und Anregungen hinschicken. Wenn ihr noch eine Idee habt, wie wir das irgendwie besser machen können, den aktuellen Podcast, dann schreibt uns das doch einfach. Das ist so, glaubt, der einfachste Weg. Der nächste Podcast wird höchstwahrscheinlich in 2 Wochen stattfinden. Das haben wir zumindest so angepeilt. Und kurz noch dazu zu sagen, es wird eigentlich so sein, dass entweder Tauli oder ich oder wir beide anwesend sind. Wahrscheinlich eher wir beide in den meisten Fällen. Und wir ein oder zwei weitere Personen noch dabei haben, so als Gäste, die dann halt rotieren. Die auch dann halt themenbezogen Themen abhandeln. Ja, und ansonsten wollt ihr noch irgendwas sagen, singen, sonstiges tun? Ja, im Endeffekt nur kurz noch darauf hinweisen, das ist jetzt quasi der erste Podcast, den wir hier in der aktuellen Besetzung und mit der aktuellen Technologie, die wir hier auf dem Tisch stehen haben, aufnehmen. Gewissermaßen die Nullnummer für die Leute, die sich so ein bisschen mit Comics auskennen. Es ist noch viel Luft nach oben. Also erwartet, dass es eher besser als schlechter wird. Ja, das sollte man immer von ausgehen. Wir werden immer ein bisschen besser. Ja. Noch irgendwas? Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch, euch einen schönen Resttag zu wünschen, wie auch immer lang der sein mag, wann ihr das gerade hört.